Es ist 15 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Lars Kosmik, guten Tag. NRW verschiebt Regeln für Ungeimpfte ab morgen. Prozessauftakt gegen Kölner Priester wegen sexuellen Missbrauchs. Und das Wetter bewölkt, etwas Regen, 9 Grad. In NRW gelten ab morgen strengere Corona-bedingte Einschränkungen. Das kündigte Landesgesundheitsminister Laumann an. Im gesamten Freizeitbereich gilt dann die 2G-Regel. In Bereichen mit besonders hohem Infektionsrisiko, etwa in Diskotheken, Clubs oder bei Karnevalsfeiern, müssen auch Geimpfte und Genesene einen aktuellen negativen Test vorzeigen, also 2G+. Ausnahmen gibt es beim Friseur, bei Trauungen und Beerdigungen. Dort dürfen auch Ungeimpfte hin, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können. Ausnahmen gelten für Minderjährige und Menschen, die nicht geimpft werden können. Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich in einem Brief an die Ärzteschaft für seine Kommunikation rund um die Begrenzung von BioNTech-Dosen entschuldigt. Die zu kurzfristige Kommunikation, den entstandenen zusätzlichen Aufwand und die verständliche Verärgerung bedauere er ausdrücklich, berichtet die Welt. Thomas Brock berichtet. Es war ein großer Aufreger in den letzten Tagen. Minister Spahn hatte angekündigt, dass erst einmal weniger BioNTech und dafür mehr Moderna verimpft werden soll. Unter anderem, weil bei vielen Moderna-Dosen im neuen Jahr die Haltbarkeit ausläuft. Bei den Ärzten kam das nicht gut an. Sie wissen, dass BioNTech sehr beliebt ist und nun viele teilweise schwierige Gespräche nötig sind, um die Menschen davon zu überzeugen, dass Moderna genauso gut ist. BioNTech will nun kommende Woche 1 Million zusätzliche Dosen liefern. Wir haben genug Impfstoff für alle, sagt Spahn, bedauert aber, dass kommunikativ einiges hätte besser laufen können. Wegen der steigenden Corona-Zahlen nimmt die Debatte um eine generelle Impfpflicht weiter Fahrt auf. Rechtswissenschaftler halten sie für klar durchsetzbar, weil damit das Leben anderer Menschen geschützt werde, sagte Staatsrechtler Battis von der Berliner Humboldt-Uni der Neuen Osnabrücker Zeitung. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann sieht in der Impfpflicht auch eine Chance, die Gesellschaft zu befrieden. Der Staat könne damit den bestehenden Konflikt zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern an sich ziehen, damit nicht die Nachbarn aufeinander losgehen und sich attackieren, sagte Kretschmann. Ein katholischer Priester aus dem Erzbistum Köln muss sich ab heute wegen schweren sexuellen Missbrauchs vor dem Kölner Landgericht verantworten. Der heute 70-Jährige soll seine damals 7 bis 13 Jahre alten Nichten immer wieder missbraucht haben. Frank Weitel hat Eindrücke vom Prozessauftakt in Köln. Mit einem Aktenordner vor dem Gesicht versucht der katholische Priester beim Betreten des Saals, sich vor den zahlreichen Kameras und Mikrofonen zu schützen. Nicht ein einziges Mal wird er in der nächsten Stunde auf die andere Saalseite schauen. Dort sitzt eine junge Frau. Es ist eine der drei Nichten, die als Opfer auch Nebenkläger sind. Als der Staatsanwaltschaft die insgesamt 31 Fälle auflistet, in denen der Priester sie und ihre Schwestern zum Teil schwer sexuell missbraucht haben soll, faltet sie ihre Hände und schaut regungslos aus dem Fenster. Das Urteil wird Anfang nächsten Jahres erwartet. Und jetzt die Nachrichten für den Kreis Mettmann. Vom Niederbergischen bis zum Rhein. Mit Thomas Bertram. Guten Tag. Der Kreis Mettmann baut sein Impfnetz weiter aus. Auch in Herrn wird es eine dezentrale Impfstelle geben. Laut Bürgermeisterin Bettina Warnecke wird diese in der Landesfinanzschule öffnen. Voraussichtlich ab dem 6. Dezember soll dort an 2 bis 3 Tagen in der Woche vor Ort Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten werden. In Ratingen gilt in allen Gebäuden der Stadtverwaltung ab sofort und generell die 3G-Regel. Das hat eine Sprecherin heute Mittag angekündigt. Das heißt, auch Besucher müssen entweder genesen, geimpft oder getestet sein und dies nachweisen können. Dabei reicht ein Antigen-Schnelltest. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Weiter geht's mit dem Wetter hier bei Radio Neandertal. Es bleibt herbstlich hier bei uns im Kreis Mettmann. Heute überwiegend trocken, in der Nacht auch bei Tiefstwerten um 2 Grad und morgen dann ähnlich wie heute. Also auch wieder viele Wolken und maximal 7 Grad. Es wird also wieder ein bisschen wärmer. Im Moment haben wir nämlich nur 4 Grad in Velbert an der Stadtgalerie und 4 Grad auch in Monheim. Radio Neandertal, Stau-Update. 2 kleine Staus, einer in Monheim auf der Opladener Straße Richtung Innenstadt und auf der A3 Oberhausen. Köln zwischen dem Kreuz Hilden und Solingen 1 Kilometer und 5 Minuten plus. Und das war's auch schon. Gute und sichere Fahrt. Radio Neandertal am Nachmittag. Ich bin die Fischer Michi. Hallo Kreis Mettmann. Made out of stone. I used to spend. so many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. Heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love. Hallo, Kreis Mettmann. Radio die Annetal ist hier. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Und da hat die liebe Kerstin gerade 5.000 Euro gewonnen. 5.000 Euro für dich. Yeah, danke schön. Das wird ein schöner Urlaub, glaube ich, oder? Ich glaube auch, ja. Also 5.000 Euro für Kerstin und das heißt, die 20.000 Euro sind ja noch da. Also in dieser Runde sind garantiert mindestens 20.000 Euro drin. Also bewerbt euch doch unter der landesweiten Telefonnummer 01379 36 5000. Das kostet 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mit dem Handy kann es deutlich teurer werden. Mitmachen dürfen nur Volljährige. Und alle Infos zum Geldregen gibt es natürlich auf unserer Homepage, also auf radioneandertal.de. Ich sage sehr gerne nochmal, mindestens 20.000 Euro jetzt garantiert in dieser Runde ohne Blitz. Und nochmal kurz die Telefonnummer. 01379 36 5000. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. We'll be right back.

Radio Die Anderthal ist hier am 23. November, das heißt morgen in einem Monat ist schon Heiligabend und ihr habt es ja sicher schon hier bei Radio Die Anderthal gehört, dieses Jahr kann es Probleme mit den Weihnachtsgeschenken geben, ganz einfach, weil es überall Lieferengpässe gibt, gerade bei Elektroartikeln, bei Fahrrädern oder auch bei Spielzeug, also vielleicht einfach mal schon früher kaufen als sonst, also am besten jetzt schon oder halt Gutscheine schenken oder auch mal gar nichts schenken. Ich meine, gar kein Geschenk ist ja oft viel besser als so ein richtig beschissenes Geschenk, oder? Und davon gibt es ja scheinbar einige. Ja, wahrscheinlich ein paar Socken, ne? Und eine Mandarine. Meine Oma schenkt mir ganz gerne Unterwäsche, das ist jetzt nicht so. Man freut sich über andere Dinge, glaube ich, mehr. Haushaltswaren werden möchte ich nicht. So scheiß Paket mit Duschgel und Deo. Also Duschgel geht, finde ich, wenn es halt ein besonderes ist, aber Deo ist echt übel, oder? Oder auch Unterwäsche von der Oma, wie die eine Frau gerade gesagt hat. Ist wahrscheinlich dann das beste Verhütungsmittel ever. Oder was denkt ihr? Und schreibt mir doch mal bitte, was euer schlechtestes oder auch euer schönstes Weihnachtsgeschenk war. Quasi als Tipp für alle, die noch welche brauchen. Wenn ihr schreibt, welches das schlechteste war. Für die Leute, die nichts falsch machen wollen beim Kauf. Ne? Schickt mir einfach WhatsApps ins Radio Neandertal Studio an die 021 04 für Mettmann und dann noch die 91 90 10. Pave me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make your heart my home. Throw me to the water, I don't care. Can I get it right now? Can I get it right now? Von ist sie immer noch nicht fertig, von Adele hier bei Radio Neandertal. Und meine Lieben, wir von Radio Neandertal schenken euch den Schlemmerblock 2022, also das Gutscheinbuch für den Kreis Mettmann und Umgebung mit ganz, ganz vielen 2:1 Gutscheinen und vielen Freizeitermäßigungen, also vielleicht auch ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk. Und ihr könnt euch natürlich sehr gerne noch bewerben auf unserer Homepage radioneandertal.de. Ho, ho, ho! Erleben Sie jetzt bis 22. Dezember den Ratinger Weihnachtszauber. Mit Weihnachtsmarkt, lebendigem Adventskalender, Hüttenzauber, Eisstockschießen und als Highlight diesen Sonntag von 13 bis 18 Uhr das winterliche Stadtfest Ratinger Adventsleuchten mit verkaufsoffenem Sonntag und vielen Aktionen für Jung und Alt. Mehr Infos unter rmg-ratingen.de. Bitte warten. Bevor Sie sich über Wartezeiten schwarz ärgern, kommen Sie zum Toyota Black Deal. Sofort verfügbare Toyota Corolla Hybridmodelle mit 500 Euro Gutschein für Winterräder on top. Bis 30. November bei teilnehmenden Toyota-Händlern. Bei Höffner ist die ganze Woche lang Freitag. Black Friday Week. Zur Black Friday Week Mega-Schnäppchen bei Höffner sichern. Höffner schenkt Ihnen 20% auf Möbel und Küchen und zusätzlich 25% auf viele Artikel in allen Abteilungen on top. Aber nur diese Woche und nur bei Höffner. Mehr unter höffner.de. Der beste Mix und die besten Themen für euren Start in den Tag. Radio Neandertal für den Kreis Mettmann. Jeden Morgen von 6 bis 10. So klingt zu Hause. Getting dangerous, always make me feel blessed. You're my guardian angel. You are, you are, you are. You are, you are, you are. You put your body on mine when they're taking aim. You're the pin in my heart, it's a hand grenade. You are, you are, you are. The cure for all my scars. I buy you a plane and I'll fly you away. You want my heroin, you want escape. Everything gonna be Gucci today. Wetter. I got a little bit trash last night. I got a little bit wasted. Yeah, yeah. I got a little bit mashed last night. I got a little shit faced. Radio die Anderthal. Es ist Dienstagnachmittag, 3:30 und jetzt kommt Thomas Bertram mit den Nachrichten. Einen schönen guten Tag. Radio Neandertal, die Nachrichten in 100 Sekunden. In Nordrhein-Westfalen gilt von morgen an im Freizeit- und Kulturbereich die 2G-Regel. Nur noch Geimpfte und Genesene können zum Beispiel Restaurants, Weihnachtsmärkte, Kinos oder Tierparks besuchen. Für Bars, Discos und Karnevalsveranstaltungen ist noch ein zusätzlicher Test nötig. Ausnahmen gelten für Menschen, die nicht geimpft werden können. Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. Morgen soll eine Hauptverhandlungsrunde mit den Parteispitzen stattfinden. Heute bereitet man dieses Treffen vor. Ziel des potenziellen Dreierbündnisses ist es, noch in dieser Woche den Entwurf für den Koalitionsvertrag vorzulegen. In Ratingen gilt in allen Gebäuden der Stadtverwaltung ab sofort und generell die 3G-Regel. Das hat eine Sprecherin heute angekündigt. Das heißt, auch Besucher müssen entweder genesen, geimpft oder getestet sein und dies nachweisen können. Dabei reicht ein Antigen-Schnelltest, dieser darf aber nicht älter als 24 Stunden sein. Die neue Regelung gilt für alle Einrichtungen der Stadt, ganz gleich ob Bürgerbüro oder Bücherei, Verwaltungsgebäude oder Kita. Besucher sollten dringend die benötigten Nachweise mit sich führen, heißt es aus dem Ratinger Rathaus. Die Politiker in Monheim werden sich in dieser Woche mit dem Sperrmüll im Stadtgebiet befassen. Die SPD sieht Verbesserungsbedarf und fordert ein Gutachten. Das bisherige System funktioniere nicht gut, sagt sie. In den dicht besiedelten Bezirken Monheims wird der Sperrmüll bisher zu regelmäßigen Terminen abgeholt. Zum Unmut von Anwohnern werde aber immer häufiger auch abseits der Termine Sperrmüll rausgestellt, sagt die SPD. Diese Sperrmüllhaufen wachsen oft unkontrolliert, weil immer mehr dazugestellt werde. Teilweise sei auch schon Mülltourismus zu beobachten. Ein Expertengutachten soll nur Möglichkeiten aufzeigen, wie die Stadt bereits vor der Entstehung der Müllhaufen agieren kann. Das waren die Nachrichten mit Thomas Bertram. Dann geht's weiter mit dem Wetter hier bei Radio Neandertal. Heute überwiegend trocken, in der Nacht auch. Die Temperaturen gehen in der Nacht bis auf 2 Grad runter. Und morgen auch wieder ziemlich grau, aber trocken. Das Ganze bei maximal 7 Grad. Im Moment haben wir 4 Grad in Hagengrüten und 4 Grad auch in Langenfeld. Radio Neandertal, Stau-Update. Stau in Mettmann auf der Düsseldorfer Straße stadtauswärts. Dann die Autobahnen, die A3 Köln-Oberhausen, zwischen Leverkusen-Opladen und dem Dreieck Langenfeld 1 Kilometer. Da braucht ihr 5 Minuten länger. Dann die 46 Düsseldorf-Wuppertal, zwischen Hahn-West und Hahn-Ost 1 Kilometer, 5 Minuten plus. Und die 57 Köln-Krefeld zwischen Bowert und Krefeld-Oppum 2 Kilometer, 10 Minuten plus. Und das war schon. Gute Fahrt. Radio Neandertal am Nachmittag. Ich bin die Fischer Michi. Hallo Kreis Mettmann. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just cynical, I like, kill me. Till you tell me I'm a heavenly fool. So hold tight. Come on, come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Shaking just to let you know that.

tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. Walk von Quops. Für euch im Kreis Mettmann, hier bei Radio Neandertal. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Bis zu 50.000 Euro sind möglich. Thomas Wagner in unserem landesweiten Geldregenstudio. Ich hoffe, du bringst jetzt ein paar dicke, fette Geldregenwolken mit. Ich hoffe auch. Also für Tamara jetzt. Hallo Tamara. Hallo. Ich störe dich gerade bei Bauarbeiten. Genau, wir bauen gerade ein Haus und ja. Und verlegt gerade Fliesen, ne? Richtig. Ist das nicht total nervig, weil man da immer gucken muss, dass alles gerade ist und im rechten Winkel und so weiter und so und ach, dann hat man sich vertan und muss alles neu machen oder kriegt ihr das hin? Bis jetzt geht's. Wir sind schon 2, 3 Fliesen zerbrochen, aber es ist machbar. Okay, das ist normaler Bruch, glaube ich. Das ist noch im Rahmen, oder? Ja, genau. Alles komplett in Eigenregie? Ja, mit Freunden und Bekannten. Ja, cool. Dann schon mal liebe Grüße an die Freunde und Bekannte. Also das wird eine gute Einweihungsparty dann, oder? Ich hoffe, noch vor Weihnachten. Ja, sehr gut. Ja, dann wünsche ich euch dabei erstmal viel Erfolg, aber wir spielen ja jetzt auch noch eine Runde Geldregen, wenn du Lust hast. Ja, perfekt, da bin ich gern dabei. 800 Euro. Weiter. 900 Euro. Weiter. 1000 Euro. Stopp. 1000 Euro für dich, Tamara. Vielen Dank. Da kann man die ein oder andere neue Fliese von kaufen oder sonst noch irgendwelche Baumaterialien, ne? Ja, sehr schön. Da freue ich mich. Viel Spaß beim Ausgeben. Dankeschön. Tamara freut sich über 1000 Euro aus dem Geldregen. Und was ist mit 20.000 Euro, die wir eigentlich gerade hier hätten? Um die geht's jetzt in dieser Runde wieder. Versucht euch zu bewerben. 01379 36 5000. Für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Mobil ist es deutlich teurer. Teilnahme ab 18. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen bei uns und auf unserer Homepage. 20.000 Euro garantiert. Und Achtung, in Erkrath ist die Neanderstraße gesperrt Richtung Düsseldorf. Da hat's einen Unfall gegeben. Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Und Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom. Männer baggern wie Blöde. Männer lügen am Telefon und Männer Ich habe euch ja vorhin hier bei Radio Neandertal gefragt, was euer schlimmstes und auch euer schönstes Weihnachtsgeschenk war. Und Sabine hat geschrieben, mein schönstes Geschenk habe ich letztes Jahr von meinem Mann bekommen. Ich fahre gerne Inliner, aber da ich schon Ü50 bin, gehöre ich noch zur alten Rollschuh-Generation. Und aus diesem Grund habe ich Rollerblades bekommen. Ich habe Tränen verdrückt vor Freude, bin überglücklich und nutze sie regelmäßig. Da hat mein Mann einfach mal zugehört. Viele Grüße, Sabine. Wie schön, Sabine. Ich liebe Rollerblades. Viel Spaß mit denen und vielleicht gibt es ja dieses Jahr auch die Knieschoner dazu. Also ich sag's ja mal so, ne? Hätte ich damals Knieschoner gehabt, sehen meine Knie heute viel besser aus. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true, my bad. Sie hat Ja gesagt. Oh mein Gott. Okay, wir brauchen Laptop, ergodynamischen Drehstuhl, einen schönen Fensterplatz. Philipp, du kaufst die Blumen. Mitarbeiter gesucht, Volltreffer gelandet. Gibt's jedes Mal bei StepStone. Mit Zufriedenheitsgarantie für Neukunden. Jetzt Mitarbeiter finden auf stepstone.de. Jetzt 20+5%. Der Online-Nerd hätt's fast verpennt. Deswegen er zu Poco rennt. Genau. Bei Poco gibt's jetzt von Samstag bis Freitag 20% Rabatt auf Möbel und 5% Rabatt bei Selbstabholung. Außer auf online-exklusive Artikel. 20+5%. Also hin zu Poco. Buschi? Wolf, Fuß. Fuß, Ball. Stadion? Wolf. Wembley? Tor!

looks so